Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitemennacht. Heute auch. Und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Thülin, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Thülin, weswegen rufst du an? Ja, bei mir geht es darum, dass ich jetzt schon, sagen wir, seit letztem Jahr Sommer, fing auch spät an, also dass wir dann beschlossen haben, dass wir eine Beziehung haben. Und weil wir eigentlich jedem das Gute wollten, jeder hat seine Freiheiten und jeder kann so machen, was er möchte. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ziemliche Schwierigkeiten, dass wir auch verletzt werden. Er ist jetzt etwas älter, er ist 32. Und damit habe ich doch die Probleme, dass ich das zwar meine Eltern erzählt habe, aber die damit Du hast es ihnen nicht erzählt oder erzählt? Ich habe es ihnen erzählt. Ja. Genau. Und an sich fing es auch da an, sehr, sehr schwer zu werden. Trotzdem habe ich mich versucht, auch zu konzentrieren auf unsere Beziehung eben. Ja. Ich komme mit deinen Eltern sehr, sehr gut klar. Also die Eltern sind zurückhaltend oder kritisch, weil er 12 Jahre älter ist als du. Meine sind total dagegen. Also meine Mutter kennt ihn, sie hat ihn auch schon mal gesehen, alles Mögliche, aber mein Papa ist dagegen, hundertprozentig. Also es komme, wer wolle, er ist immer gegen jeden. Was ja eigentlich ein bisschen absurd ist, weil ich meine, 20 und 32 ist ja nun nicht die Welt. Nein, natürlich nicht. Also darum geht es auch gar nicht. Hat er sonst irgendwas noch einzuwenden gegen den Freund, deinen Freund? Alles. Also am liebsten hätte er, wenn du nie einen Freund hättest. Genau, und Kontakt wäre ja auch schon an sich sehr, das würde gar nicht gehen. Aber ich muss sagen, ich bin an sich eine sehr, sehr starke und selbstbewusste Person, dass ich das trotzdem durchsetze in dem Sinne und mir selber einfach denke, wie sieht meine Zukunft aus. Und in dem Sinne ist es aber trotzdem schwer, weil ich trotzdem, natürlich hat man nicht die Sicherheit, dass man von jemandem geliebt wird oder ob eine Ehe 10 Jahre oder 12 Jahre hält. Aber an sich ist mir das schon wichtig, einfach darüber zu reden, wie ist das mit der Zukunft und wie stellt man sich das vor. Das kannst du mit ihm noch, oder wie? Ich kann es mit ihm. Ja. Zufälligerweise, muss ich sagen, hatte ich sogar heute noch ein Gespräch mit ihm. Mhm. Und wo ich ihn dann auch so drauf angesprochen habe, wir sind einfach in das Thema reingekommen und ich habe auch sehr, sehr viel aus seiner Vergangenheit jetzt auch erfahren. Was an sich nicht schlimm ist, aber es ist trotzdem schön und dadurch gewinnt man ja auch mehr Vertrauen. Ich muss mal fragen, aufgrund des Namens vermute ich, dass du türkischstämmig bist? Ja. Stimmt das? Ja. Und ist er auch türkischstämmig? Nein. Kommt aus einer deutschstämmigen Familie? Nein. Sondern? Aus Spanien. Genau. Ist das eventuell auch noch ein Problem? Er ist wahrscheinlich ein Christ und ihr seid Moslems? Genau. Das wäre deswegen ja auch für ihn an sich, also ist gerade auch für meine Eltern sehr, sehr schwer. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Was ist genau der Grund deines Anrufes, Thülin? Ja, schwer zu sagen. Erstens, wie kann man das überwinden mit den Eltern? Große Schwierigkeit. Ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, dass deine Mutter eher zugänglich ist für dich und dein Leben, aber dein Vater ist das Problem. Stimmt das? Ja. Und wie ist es sonst so mit Familie, mit Brüdern oder Schwestern, sofern du sie hast? Wie reagieren die? Ja, ich habe auch einen Bruder, aber er weiß schon, dass ich einen Freund habe und alles Mögliche. Er hat ja selber auch eine Freundin. Also in der Hinsicht ist das schon ganz okay. Ja. Also wir reden über das Problem, wie verkauft man das den Eltern so, dass die Eltern zugewandter sind und freudiger sind. Ja, aber die werden das niemals erstens so zugewandt sehen. Ich glaube, ich müsste da trotzdem mit einer etwas härteren Variante kommen, damit die das überhaupt im Endeffekt sagen, okay, entweder ist meine Tochter weg oder wir akzeptieren das und haben sie trotzdem bei uns, die sie ja lieben. Ist das zum ersten Mal das Problem für dich? Ja. Das heißt, du hattest bisher noch keine Beziehung? Ja. Okay, gut. Und aber um für mich ist auch klar zu machen, es geht jetzt nicht, du siehst es überhaupt nicht als problematisch an, dass er 12 Jahre älter ist und dass er Spanier ist und Christ ist oder Christ aus einem christlichen Haus kommt. Das ist für dich alles gar kein Thema. Für euch kein Thema. Nein. Gut, das ist ja schon mal das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Dass ihr nicht natürlich. Irgendwelche. Ja, definitiv. Weil an sich würde ich ja dann nicht irgendwas mir vorstellen können oder sonst was anderes, weil ich das schon sehr ernst nehme. Und er hat das nach einer Zeit auch richtig ernst genommen. Möchte ich auch nochmal sagen, ihr seid seit Sommer zusammen. Ja. Ne, so habe ich es verstanden. Genau. Thülin, ich finde es toll, wenn du mit so einer großen Ernsthaftigkeit da rangehst. Ich würde das Ganze jetzt erstmal sich entwickeln lassen und lebt ihr erstmal euer Leben gemeinsam. Ich würde jetzt mir noch nicht 1000 Gedanken machen, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Jetzt geht es, dass ihr gut miteinander auskommt und euch kennenlernt auch. Vielleicht siehst du ihn ja in einem anderen Jahr, in einem anderen Licht, in einem vielleicht noch besseren Licht oder vielleicht auch etwas kritischer. Ja, also, und. Würde ich jetzt erstmal appellieren, dass ihr euch jetzt erstmal genießt und erfahrt miteinander. Ja, natürlich, aber nach 5 Jahren genießen und hin und her habe ich aber auch nichts von. Und doch, klar, hast du sehr viel von. Sehr viel. hast du sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich würde mir gar nicht, da würde ich nicht so vor Kopf an der Stelle rangehen. Lass dich doch reinfallen in diese Beziehung. Wenn du den Typ liebst und er dich liebt und ihr gut mit ja, das ist ja aber auch das nächste Problem. Das Ding ist ja, das ist am Anfang sehr kalt zu lieb. Ich weiß nicht, ob das von seiner, also er sagt schon so, das hat aber sehr lange gebraucht, bis wir uns selber gegenseitig gesagt haben, ja, wir lieben uns, so, ich liebe dich. Und was auch für mich so war, ich bin eine sehr, sehr offene Person und normalerweise ist es so, dass die anderen auch sofort offen zu mir sind. Und bei ihm war das halt so, dass es auch erstmal etwas kälter war. Ich weiß nicht, ob es darum, dass er Angst hatte, dass ich dann irgendwie, weil ich jünger bin, dass ich dann erst recht irgendwie mein Leben lebe oder so, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Vielleicht war er auch einfach nur ein bisschen zurückhaltend und hatte ich nicht völlig gleich überfahren. Das ist ja auch eigentlich ganz gut. Und übrigens finde ich es auch ganz positiv, wenn man nicht gleich nach 2 Wochen herausposaunt, ich liebe dich. Nein, natürlich nicht. Das würde ich auch ganz ernst nehmen. Aber wie ist das Thema Sexualität? Schlaft ihr miteinander? Nein. Hattet ihr irgendeine Form erotische Erfahrungen schon miteinander gemacht? Ja, aber nicht so intensiv, aber auch nicht so intim. Ist das für dich ein Problem? Nein. Für ihn ein Problem? Nein, ich denke nicht. Also bis jetzt noch nicht. So, da bleibt der Vater übrig. Der Vater bleibt übrig. Ja, und im Endeffekt geht es halt darum, dass er an sich er mag es auch sehr gerne mal allein zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das von seinen vorherigen Erfahrungen so war, weil er ein sehr herzlicher Mensch ist. Und er dann im Endeffekt sagt, ich lasse mich jetzt drauf ein. Sei doch froh. Ohne dass ich denke, dass die Frau mich verlässt. Ja, genau. Ja, sei doch froh, wenn er sagt, dass er auch so ein bisschen seinen Bereich haben möchte und eben auch alleine ist, dann kannst du ja auch weiterhin so deine Dinge machen. Ist alles wunderbar. Klingt doch alles für mich erstmal super, abgesehen von den Eltern. Ist ja auch super, aber ja gut, man kann sich halt nie versichern, ob das alles zum Schluss noch hält. Du sollst gar nicht darüber nachdenken, ob das noch in 20 Jahren hält. Du sollst es erstmal jetzt nehmen, wie es ist. Lass uns über die Eltern reden, das ist viel wichtiger, finde ich. Weil das ist ja nun ein großer Punkt. Du bist die Tochter deiner Eltern. Du willst natürlich, was man ja auch verstehen kann, ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern haben. Und wenn dein Vater so krass drauf ist, dass er immer Nein sagt, macht mich das schon wütend, muss ich dir sagen, wenn ich es von außen höre. Ja, ja, und dazu kommt doch hinaus, wenn ich ihm dann sage, boah, okay, da kommt da und daher. Ach, so ist das auch noch. Und dann ist es noch ein Tick schlimmer. Du bist eine junge Frau, du bist eine kluge Frau, das merke ich schon. Du bist eine selbstbewusste Frau. Du bist die Frau deines Lebens, Herr deines Lebens und deines Glückes sollst du sein. Und dann muss man als Vater verdammt nochmal auch irgendwann das akzeptieren, dass die Tochter ihren Weg geht. Und man muss der Tochter auch vertrauen. Das gehört zur Vaterliebe dazu, finde ich. Und zum Vertrauen gehört auch Toleranz. Wenn es ihm auch nicht so gefällt, aber dann muss er auch mal vielleicht mal unterschlucken und denken, na okay, sie, für sie ist es gut, dann soll sie es auch machen. Ja, das können sie aber knicken. Bitte, das kann man knicken, meinst du? Ja, was heißt das? Jetzt komm, jetzt ganz im Ernst. Was heißt das in der Konsequenz? Heißt das, dass du dich von deinen Eltern eventuell distanzieren müsstest für deine Liebe? Also ich müsste sagen, im Ersten würde mir das nicht schwerfallen, weil ich ganz genau weiß, die lieben mich und die werden es sowieso nach einer Zeit akzeptieren. Mhm. An sich sind ja Eltern so, die sagen, okay, nein, du machst das doch auf keinen Fall, du bist ja nicht mehr unsere Tochter. Mhm. Aber im Endeffekt wollen die einfach nicht die Tochter verlieren. Mhm. Dann sehen die aber, dass die Tochter auf eigenen Beinen steht, mhm, und dann sagen sie wieder, okay. Mhm. Und das wäre doch was. Da musst du einen Konflikt, den Konflikt aushalten. Und dann hoffen wir alle gemeinsam, dass sie irgendwann dann schon auch einlenken, weil sie dich halt lieben. Ja, das Ding ist, möchte ich das jetzt schon machen? Möchte ich das in ein paar Jahren machen? Nein, jetzt. Jetzt. Nein, das kann ich nicht. Finde ich schon. Du bist jetzt verliebt in deinen Freund. Und ich finde, zur Liebe gehört auch, dass man zu der Liebe stehen muss. Ja, natürlich. Aber sagten Sie nicht auch gerade, dass ich das erstmal ein bisschen, ne, so lassen sollte und erstmal gucken sollte, wie ich ihn aber ich habe gesagt, du sollst es jetzt auch so nehmen, wie es ist und genießen und du sollst ihn erleben. Und ich finde, dazu gehört auch der Freiraum gegenüber deinen Eltern, dass du das so... Ja, das kann ich auch, ohne dass ich jetzt hier durchziehen muss in dem Sinne, weil das würde mir die ganze Situation noch mehr erschweren. Mhm. Deswegen, also Wenn ich jetzt überlege, wäre es besser, wenn man einfach jetzt erstmal guckt, wie das läuft und wenn man sich wirklich beide sicher ist, dass man das so möchte, dann würde ich das erst alles so in Gang setzen, denke ich. Gut, aber die Frage ist, wie du dich bis dahin deinen Eltern gegenüber verhältst. Leugnest du das? Ja. Ja, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Das musst du durchziehen. Also selbst wenn du nach einem Jahr sagst, das ist doch nicht mein Partner, finde ich, dass du jetzt klar Schiff machen musst, Thülin. Weißt du was, Thülin? Wir kommen nicht in der Kürze der Zeit richtig, das schaffen wir nicht. Aber ich habe die Grundrichtung, die ich so denke, es ist natürlich nur meine private, persönliche Meinung, habe ich dir jetzt mal so gesagt. Nun musst du mal gucken, was du damit machst, was ich gesagt habe. Ich muss leider Schluss machen. So gern ich mich mit dir unterhalte. Sieh dein Leben und sehe dein Glück und lebe dein Glück. Werde ich. Alles Gute. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben ja Aschermittwoch heute. Das ist ja jetzt zumindest für viele Leute der Tag, wo es losgeht, dass man kürzer tritt. Ist es bei euch so? Verzichtet ihr auf gewisse Sachen in der nächsten Zeit? Und wenn ja, auf was verzichtet ihr? Könnt ihr mir ja zwischendurch auch mal so erzählen. 0800 220 5050. Fastenzeit. Richard. Übrigens, ich mach's nicht. Ich bin damit nicht so aufgewachsen mit dieser Fastentradition. Ich mach das nicht. Es käme mir ein bisschen merkwürdig vor. Aber ich finde es gut, wenn es Leute tun, aber auch großen Respekt davor. Es gibt ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Heute las ich in irgendeiner Zeitung, dass jemand tatsächlich als Teil des Fastens vorschlug, auf das Handy oder auf das Smartphone zu verzichten oder das nur zweimal am Tag anzumachen, um in gewisser Weise da auch etwas verschont zu werden von all den Dingen, die wir da so täglich um die Ohren geschleudert bekommen. Naja, erzählt mal, wie ihr das macht. Hier ist Richard. Richard ist 23. Guten Morgen. Ja, Domian, erstmal freue ich mich, dass ich dich erreicht habe hier, ne? Also, dass du für mich da bist. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Richard. Ja, auf jeden Fall meine Geschichte, Domian, ich habe es gerade dem Kollegen auch schon erzählt, also ich bin 23 Jahre alt, ich bin jetzt... Richard, kleine Bitte, du sprichst mit einer Freisprechanlage. Ach so, es hört mich jetzt besser, Ja, Domian, bitte, ja, es ist besser, viel klarer. Auf jeden Fall geht es darum, Domian, ich bin 3,5 Jahre mit meiner Freundin zusammen, beziehungsweise ja. War es auch noch. Ich habe jetzt vor knapp 1,5 Monaten den Tipp bekommen von einem, ich bin öfter mal in der Kneipe hier mit einem Kollegen von mir und habe dann über einen Dritten den Tipp bekommen, dass ich wohl meine Freundin des Öfteren in Bars und anderen Örtlichkeiten mit anderen Männern rumtreibt. Jetzt habe ich einen Privatdetektiv aufgesetzt vor knapp 5 Wochen. Oh. Und habe jetzt vor 6-7 Stunden erfahren und habe auch Bilder vorliegen, wie meine Freundin mich mit mehreren Männern betrogen hat. Wie? Und wie können da Bilder vorliegen? Ich habe über einen Freund von mir eine Privatermittleragentur engagiert. Ja, das habe ich schon verstanden, aber hat er die Inflagranti fotografiert oder wie kann man das ja, belegen? Es geht jetzt in der Zeit, ich bin nämlich Kraftfahrer und ich bin ab und zu mal 2-3 Tage auf Montage, bin dann noch nicht hier. Mhm. Und jetzt geht es darum, mit dem einen Mann, wo es in einer Bar gesichtet, wo auch Händchen gehalten wurde, wo sich geküsst wurde. Ja, und davon gibt es Fotos. Davon gibt es Fotos, Richard, sag ich schon, Domian, und von einem. Hallo? Hallo, ja, ich höre dir weiter zu, ja, und von einem? Ja, ich dachte, der Empfang war weg. Bei dem anderen geht es darum, da war meine Freundin mit einem anderen Mann ins Hotel gegangen. Was da drin passiert ist, das weiß ich natürlich nicht, da konnten die Ermittler auch nicht rein, aber. Aber man konnte sehen, dass sie mit dem Mann in das Hotel gegangen ist. Ja, mit dem Mann, genau. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob meine Freundin sich irgendwie der Prostitution angeschlossen hat oder was auch immer, weil die Männer waren meistens auch in Anzügen, also und immer schwarzen Anzug, und die Ermittler haben ja wohl gesagt, dass das Leute sind, die Geld haben, und ich weiß einfach nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ne? Ich glaube, das ist ja ungeheuerlich, was du da offensichtlich aufdeckst. Das ist eine Frechheit, das ist eine absolute Frechheit. Ich nochmal die bin Frage. Ehrlich, ja. Hä? Ja, du bist innerlich? Ja, also ich bin innerlich, ich koche hier vor Wut, weil meine Freundin, die ist auch gerade arbeiten, die arbeitet im Krankenhaus seit 21 Uhr, die kommt jetzt hier um 5 Uhr morgens wieder, und ich sag dir ganz ehrlich, mir schweren hier Gedanken durch den Kopf, dass ich hier, weiß ich nicht, ob ich da Bügeleisen hier, der vom Kopf hau, ich weiß es nicht, Domian, ehrlich. Nochmal zu diesem Privatdetektiv, das kostet doch eine ganze Menge Geld, da jemanden anzuheuern. Ja, ich hab's dem Kollegen gerade schon gesagt. Die Detektive waren jetzt an 4-5 Tagen im Einsatz, 6-8 Stunden. Das hat mich jetzt 850 Euro gekostet, ne? Der Spaß, ne? Aber das war es mir jetzt wert, ne? Und ich bin jetzt ehrlich am Überlegen, Domian, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also, ich habe meinen Ja, bitte, du hast. Ja, sag ruhig, also. Du hast die Informationen heute bekommen, die Beweisfotos? Ja, um 6 Uhr. Und hast du sie danach noch schon gesehen? Oder? Nee, das ist ja das Problem. Also ich habe sie danach noch nicht gesehen. Ich habe mein Handy auch ausgemacht. Ich habe jetzt gerade von dem Handy von meinem Freund hier angerufen. Also ich bin seitdem auch nicht mehr erreichbar gewesen, und die ist jetzt gerade auf der Arbeit und die kommt halt nachts wieder, ne? Wenn du glaubst, ich weiß nicht, wie ich mich verhalte. Ich koche vor Wut, ja. Domian. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verstehe. Wenn du dir vorstellst, dass sie eventuell als Prostituierte arbeitet. Hast du da, ihr wohnt zusammen, ne? Ja, wir wohnen zusammen. Hast du denn irgendwas bemerkt, dass sie plötzlich mehr Geld hat? Luxusartikel kauft oder sowas? Ne, überhaupt nicht. Also das kam mir gar nicht so vor. Nur die ist halt immer, wenn ich auf Montage war, dann fanden ja auch die ganzen Treffen mit den Leuten da statt und sowas. Mhm. Und wenn ich halt da war, dann war immer hier Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Nur das heißt, eure Beziehung war eigentlich ganz gut, so, wenn du da warst. Ja, bis auf unser Sexleben war jetzt alles in Ordnung. Ne? Also, okay, aber das ist ein wichtiger Punkt. Was war denn mit dem Sexleben? Ja, also wenn ich das jetzt mal so öffentlich sagen darf, ne, also die wollte mir nie einblasen oder so, ne, Domian? Mhm. Ich weiß nicht, du bist auch ein Mann, du kennst das, ne, du lässt den Snow gerne ab und zu mal einblasen, ne, und wenn deine Freundin das nicht will, dann dreht's wahrscheinlich auch am Rad, ne? Okay, und, das ist natürlich nicht schön, wenn da... Zweite Geschichte war, Domian, da waren wir ein halbes Jahr zusammen, dachte sie mir, sie nimmt die Pille, und auf einmal war sie schwanger, ne? Mhm. Und hatte ich ein Kind am Arsch, und dann habe ich sie natürlich zum nächsten Arzt getrieben, abtreiben hier, weißt du, ich lasse mich nicht verarschen, Domian, ne? Also was die da teilweise abgezogen haben, das war der allergrößte Witz. Also sie hat dann abtreiben lassen? Ja, sie hat abtreiben lassen, ne? Weil ich lasse mich bestimmt nicht hier als Büffel verkaufen oder was, ne? Ja, na gut, aber das ist ja auch, auch ziemlich krass, wenn man so Mädel zur Abtreibung zwingt. Wollte sie das denn? Ja, Domian, sei mal ehrlich, wenn du eine Frau hast und die sagt zu dir, ich nehme die Pille, wir können hier ohne Gummi miteinander schlafen und dann auf einmal hier 3 Monate später, Schatz, ich bin schwanger, ey. Okay, ist man irritiert und vielleicht auch verärgert, aber dennoch geht es dann um ein Menschenleben, was da am Entstehen ist. Wollte sie abtreiben? Ja, also ich habe sie natürlich gedrängt, muss ich auch mal so sagen, ne? Was natürlich auch nicht richtig ist, das muss man einvernehmlich, muss man das lösen, das Problem. Ja, Hat sie dir denn hinterher irgendwie mal Vorwürfe gemacht? Nö, also sie hat sich dann damit abgefunden, ne? Ich habe gesagt, Glaubst du wirklich, dass sie sich damit abgefunden hat? Wie hat sie es verarbeitet? Kannst du dazu was sagen? Ja, also klar, war sie nicht sehr erfreut, Domian, ist ja normal, ne? Also als Frau entwickelt man ja auch Muttergefühle und sowas, ne? Aber ich weiß nicht, und du hast ich hatte einfach keine Lust, du mit 21 Jahren schon hier einen Balk auf der Welt zu setzen, Domian. Ja, komm, red jetzt mal nicht so abschätzig von Kindern. Es gibt viele Männer, die in dem Alter schon Vater leid, sind. Ja, du hattest keine Vatergefühle, wenn sie vielleicht schon ein bisschen Muttergefühle hatte. Naja, nicht wirklich, Domian, ne? Ja, offensichtlich also, gar nicht. Also, ich muss jetzt ja aufrichtig zu dir sein. Ich will dich hier nicht anlügen, weißt du? Naja, ist ja schon okay. Ich will das ja erstmal alles wissen, was da passiert ist in eurer Vergangenheit. Gut, das ist passiert. Da kann man sicher auch nochmal eingehend drüber reden. Aber jetzt geht's um die Sache, die du gerade mir erzählt hast. Das ist natürlich wirklich in der Tat sehr krass. Ja, das ist sehr krass und ich weiß einfach nicht, wie ich mich hier gleich verhalten soll. Ich glaube, ich kann hier nicht ruhig bleiben, ne? Man kann das eine auch mit dem anderen nicht vergleichen. Ich finde das andere auch krass, wenn du sie zur Abtreibung getrieben hast. Das rechtfertigt. Ja, hör mir auf, Domian. Du hast doch damals wahrscheinlich auch mal die ein oder andere Olle da, sag ich mal, rumgekriegt und die wurde da eventuell schwanger oder weiß ich nicht, Domian. Ich habe es ja gerade schon gesagt, was ich davon halte und wie man damit umgehen sollte. Aber das eine kann man mit dem anderen euch vergleichen. Jetzt geht es um das Thema, was du mir gerade erzählt hast. Na okay, dann bleiben wir bei dem Thema. Also bleiben wir bei dem Thema. Ich finde oder rate dir dazu, dass du erstmal Ruhe bewahrst und Nerven behältst und ihr das ganz cool vorlegst, diese Bilder. Ja, aber sei doch mal ehrlich, du meinst, wenn du, lass mich mal aus dem Spiel. Wir reden jetzt über dich. Wenn ich dir das jetzt so sage, würde ich selbst genauso machen. Ich würde versuchen, cool zu bleiben und würde es da hinlegen und sagen, pass mal auf hier, Mädel. Was soll das? Erklär mir das bitte mal. Ja, du willst cool bleiben, Domian. Was ist denn, wenn du hast eine Frau oder eine Freundin und die wird da von einer gefickt, da bleibst du dann auch ruhig oder was? Da haust du dir den Schädel ein. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, Domian. Nein, ich haue ihr nicht. Ich würde ihr nicht den Schädel einhauen. Ich würde es genauso machen, wie ich es ihr gerade gesagt habe. Also du würdest sagen, wenn deine Frau mit 3 verschiedenen Männern im Bett gewesen wäre, wäre ich natürlich extrem sauer. Aber lass doch mal dieses ständige, was ich machen würde. Ich wäre extrem sauer, ja, natürlich. Aber ich würde erstmal mit dir reden. Was nutzt es denn da? Ja, reden bringt doch nicht. Das bringt doch nichts. Nein, du musst mit ihr reden und dann verlässt du die. Ende der Debatte. Ja, dann, was willst du denn machen, Domian? Dann sag mir doch einfach, was du machen würdest, außer ruhig bleiben. Soll ich mich jetzt nochmal wiederholen? Ich würde es ihr vorlegen und erstmal hören, was sie dazu sagt. Ich kann deine Sorge und deine Verletztheit verstehen. Da würde ich mich trennen von der Frau. Ende. Schluss. Ja, aber irgendwo habe ich auch noch ein Ego und muss da irgendwas zurückzahlen. Weißt du, Domian? Deswegen rufe ich dich auch an. Nee, finde ich nicht. Finde ich klein. Das Zurückzahlen heißt schon, ist schon genug, wenn du sagst, pass mal auf, ich gehe, lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Gar nichts. Ja, Domian, ich weiß nicht, wie ich da ruhig bleiben soll, wenn ich die gleich sehe. Ja. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich da ruhig bleibe. Darüber reden wir jetzt gerade schon mal ganz gut, dass du überhaupt anrufst, dass wir reden. Was willst du denn machen? Willst du sie zusammenschlagen? Ja, ich bin am Überlegen, ne? Ja, super. Super. Dann verhältst du dich wirklich wie der letzte Assi, wenn du das machst. Ja, Domian, Assi kannst du so nicht sagen. Also ich muss hier irgendwie mal meine Wut bändigen, Domian. Ja, das kannst du auch mit Worten machen. Ich rate dir dringend davon ab, in irgendeiner Form dich da gewalttätig zu betätigen. Da hast du eine Anzeige am Hals und stehst vor Gericht in der nächsten Zeit. Na super. Dann badest du das noch aus, was sie da eingeborgt hat. Nee. Ja, du musst ja schon so reden. Wie sieht's denn aus, Domian? Mein anderer Vorschlag von einem guten Kollegen von mir. Die hat noch eine Schwester. Wenn ich mich an die Schwester ranmachen würde und eventuell mit der was hätte, und um ihr das so heimzusagen, damit sie das mitkriegt, Domian? Richard, ich verstehe absolut deinen Zorn, damit wir uns da klar sind drüber. Aber dann begibst du dich auf ihr Niveau, wenn du sowas machst. Ja, geh souverän aus. Doch, ich verstehe es sehr gut. Mein Egoismus hier in den Griff kriegen. Ja. Ich komme nicht klar. Ja, ist mir schon klar. Ich verstehe es schon sehr gut. Und ich weiß auch, um was du da ringst. Aber du darfst nicht in diese komischen Verhaltensweisen da reinschlüpfen. Ja, aber ich muss irgendwas machen. Ich brenne hier vor Wut. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, dann geh. Dann mach gar nichts und geh einfach. Dann leg er die Dinger hin und sagst du und schreib ihr, du bist weg. Tschüss. Pack deine 7 Sachen. Wann kommt sie? Um 6 Uhr. Ja, um 5 Uhr hat sie Feierabend. So. Wenn du überhaupt keine, nicht weißt, ob du dich beherrschen kannst, schreib ihr ein paar Sachen auf, leg ihr die Bilder hin, pack deine 7 Sachen und hau ab. Da machst du wenigstens keine Dummheit. Wie soll ich das dann alles vergessen, wenn ich da morgen aufstehe, habe ich die gleichen Gedanken. Das dauert. Ja, das muss man aushalten. Denkst du denn, du vergisst es eher? Denkst du, du vergisst es eher, wenn du ihr eine auf die Nase haust? Nie im Leben. Ja, nein, ich weiß aber nicht, irgendwas muss ich machen, soll ich ihre Sachen hier aus dem Fenster schmeißen? So, dann ist völlig nein. Das ist doch albern. Das zu machen. Albern, hör jetzt auf, Domian. Ja, das ist albern, das rauszuschmeißen. Richard, ich wiederhole mich jetzt. Ich warne dich, mach bloß keine Dummheiten jetzt. Du schadest dir selbst damit. Ich habe mir einfach gehofft, dass du mir hier irgendwie einen Plan schmieden kannst mit mir hier, wie ich der Alten mal zurückzahle. Ja, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich jetzt hier mit dir überlege, wie wir der Frau richtig jetzt einen reinwirken können. Nee, die Frau hat dir richtig einen reingewirkt. Das ist schon schlimm genug. Jetzt geh mit erhobenem Haupt da raus und wenn du so einen Zorn auf sie hast, dann beende sofort die Beziehung und geh. Schluss aus. Ja, und aber das Problem ist, Domian, die Wohnung, in der ich wohne, das ist eine Eigentumswohnung von ihr. Was soll ich machen? Ja, dann kannst du ja noch einfacher gehen, wenn das ihre Wohnung ist. Wenn es jetzt deine Wohnung wäre, dann wäre es komplizierter, aber es ist ihre Wohnung. Nimm deine Sachen und geh. Ja, und wo soll ich denn hin? Ich habe doch keinen. Das weiß ich nicht. Das muss man natürlich jetzt alles organisieren. Das ist mir schon klar, das ist eine extreme... Könnt ihr dann eventuell von 1 Live da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen, dass ihr mir da irgendwie eine Wohnung sucht oder sowas? Das können wir leider nicht, dann hätten wir hier viel zu tun. Na Domian, du lachst. Nein! Ich finde da nichts zum Lachen. Nein, das ist nicht zum Lachen. Aber das können wir leider nicht machen. Aber ich schlage mal vor, dass wir dich gleich nochmal anrufen und wir vom Hintergrund aus dir zumindest nochmal ein bisschen ein paar Tipps geben, wie du mit der Wut zurechtkommst. Richard, 23. Und hier geht's weiter mit Sandra. Sandra ist 51. Hallo Sandra. Hallo Domian. Mann, da haben wir einen wütenden jungen Mann. Ja. Man kann es ja auch verstehen, ne? Naja, nicht so wirklich, ne? Naja, er ist schon sehr betrogen worden. Obwohl er hat ja auch einige Sachen gemacht, die auch nicht so sauber waren. Ja. Zu dir. Ja, also ich möchte jetzt mal was sagen, dass das Leben noch lebenswert ist, ne? Das ist schön. Ja, also ich bin 2014 operiert worden. Mein Schlauchmagen wurde umgearbeitet zum Magenbypass. Ich bin krankhaft adipös. Das heißt, krankhaft adipös heißt, dass du vorher sehr viel gewogen hast? Ja, ich habe sehr viel gewogen. Sag uns die Zahl. Also ganz, ganz viel, ne? Also ich hatte Depression, sag mal, wie schwer du warst. 156 Kilo. 156, okay. Mhm. Bei einer Größe von 100, von 1,56. Oh, 1,56 mal 1,56. Ja, kannst du dir mal vorstellen, ne? Kann ich mir vorstellen. Nee. Und jetzt, heute? Und jetzt wiege ich 95. Ja gut, das ist natürlich so ein großer, großer Fortschritt. Ich hatte Depression, ich war in einem Job, ich habe immer gearbeitet, ich war Stationsleiter im Altenheim, und da fiel alles weg, ne? Mhm. Und dann habe ich nur noch gefuttert, ne? Aus Frust. Achso, das hing damit klar zusammen. So kannst du es... Ja, doch, das würde ich sagen, ja. Vorher warst du ganz normal von der Figur her? Nee, also ich war schon immer etwas übergewichtig. Okay, aber dann hat's richtig zugelegt. Aber dann habe ich richtig zugelegt. Ich hatte so Depressionen. Ich habe nur noch bestellt, ne? Mhm. Zu Hause, ich bin also immer rausgegangen. Fast Food, auf was weiß ich, ne? Pizza. Ja, Naja, auf jeden Fall hat mein Arzt gesagt, wenn sie noch ein bisschen leben wollen, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal einen Schlauchmagen gekriegt, ne? Erklär uns mal kurz, was genau ein Schlauchmagen ist. Also der Schlauchmagen ist so, wenn da an der Seite ein bisschen abgeschnitten wird, wird er schmaler gemacht. Ah. Und der bleibt von der Größe noch, aber der wird schmaler gemacht. Das heißt, da passt einfach nicht mehr so viel rein. Da passt nicht mehr so viel rein, stimmt. Und der Sättigungsgefühl ist dann schneller gegeben? Sollte sein. Aber bei mir hat er sich dann gedehnt, ne? Ja. Und dann haben die gesagt, wir bauen das um zum Magenbypass. Das hatte die Krankenkasse ja schon genehmigt, Magenbypass, ne? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Schlauchmagen und Magenbypass? Wenn du einen Magenbypass kriegst, wird der Magen oben verengt und unten der Dünndarm noch umgeleitet. Mhm. Also da geht dann noch schwieriger was rein und weniger rein. Da geht noch schwieriger was rein. Ja. Und die ganze Ernährung wird anders umgeleitet. Die Fette, Vitamine werden anders umgesetzt. Verstehe. Deswegen muss ich ja auch immer Zusatzspritzen jetzt kriegen, weil gewisse Sachen dadurch nicht mehr aufgenommen werden. Ach so, das heißt, du kannst das gar nicht mehr durch die Ernährung alles zu dir nehmen, sondern du brauchst die Unterstützung von draußen, Spritze. Genau. Und, und das aber hat dann gewirkt bei dir? Ja, das hat dann gewirkt bei mir. Jetzt. Nur, das war natürlich ein Problem, als sie das gemacht haben, umgebaut haben, ne? Mhm. Ging mir noch gut, Dienstag bin ich operiert worden, Freitag sollte ich entlassen werden. Ja, und dann, ich habe was gegessen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, und freitags war ich dann wohl auf Intensiv und dann haben die festgestellt, dass ich eine Perforation an der Darmwand hatte. Oh. Und dadurch habe ich dann den Sepsis erlitten. Ach du lieber Gott. Mhm. Damit ist ja nicht zu spaßen. Nee, Multiorganversagen. Ah. Und danach lag ich ja zig Wochen im Koma. Ich war wohl auch an der Dialyse, Bluttransfusion, das weiß ich alles gar nicht. Das hat mir alles meine Schwester erzählt, ne? Das heißt, wie lange hast du gebraucht, um dich dann davon wieder zu erholen? Ja, also, weißt du, Domian, ich kam ja von der Intensiv aus, auf der Zwischenintensiv und dann wollten die mich erst ins Altenheim stecken. Ja, weil die keinen Platz für mich gefunden haben, weil ich konnte ja gar nichts machen, Domian. Ich war ja vollkommen gelähmt, ne? Du warst gelähmt durch diese Perforation? Ja, vollkommen gelähmt. Ach. Ich konnte nichts bewegen, außer meinen Kopf. Wie kann man das erklären, dass du eine Lähmung davon getragen hast? Ja, durch die Sepsis. Durch die Sepsis, ja, ja. Ja. Wusste ich nicht, dass das so eine Auswirkung hat. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, als ich aufgewacht bin, hat meine Schwester gesagt, hallo Sandra, jetzt musst du stark sein. Und da wollte ich was sagen, konnte ich gar nicht sprechen. Ich war ja beatmet, ne? Ich hatte ja den Luftröhrenschnitt und da trage ich aus Stoma auch, ne? Du lieber Gott, wie dramatisch. Ja. So, ne? Und so, und dann konnte ich konnte ja nichts machen. Konnte nur manchmal meinen kleinen Finger bewegen. Und da wollten die dich mit 51 Jahren in ein Altenheim? Ja, aber nicht die vom... von der Station, sondern der Sozialarbeiter da. Der war nämlich echt Käse. Und von der Station haben gesagt, das machen wir nicht, ne? Jetzt erzähl uns doch mal, wie du es geschafft hast, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, ich bin dann nach Bad Wildung gekommen, in der Reha. Und da haben sie mich sofort im Rollstuhl gesteckt und haben gesagt, du schaffst das, Sandra, ne? Ja, mein Gott, habe ich gedacht, wie soll ich das schaffen, ne? Aber du konntest dann schon wieder ein bisschen sprechen. Sprechen konnte ich ja, weil ich ja die Sprechkanüle hatte, beziehungsweise ich hatte gar keine Kanüle mehr. Ne? Sprechen konnte ich, aber ich konnte nichts außer meine rechte Hand bewegen. So, dann haben die dich in der Reha wieder peu à peu aufgepäppelt? Genau. Wie lange hat das gedauert? Das war auch nochmal so 3 Monate circa. 3 Monate. Aber jeden Tag Training. Ich wollte ja eigentlich abends Fernsehen, aber konnte ich gar nicht. Ich war so fertig, ne? Verstehe ich. Bist du denn heute wieder so hergerichtet, dass du ganz normal gehen kannst und dich bewegen kannst? Ja, also ich habe hier so meine Hilfen zu Hause, ne? Mhm. Ich habe meinen Badewannenlifter, ich habe meinen Gehstock, ich habe auch meinen Rollator, den benutze ich aber nicht, ne? Mhm. So, und ich habe von der Diakonie meinen Hausnotrufdienst, weil ich schon ein paar Mal hier gefallen bin. Aber ansonsten versuche ich alles so gut wie möglich zu machen, ne? Und ich mache das dann auch, ne? Und du hast gerade am Anfang den schönen Satz gesagt, das Leben ist lebenswert, das möchtest du unterstreichen. Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, Domian, vielleicht habe ich das auch so gebraucht, ne? Weil ich habe vorher sehr exzessiv gelebt, ne? Was heißt exzessiv? Ja, mitgenommen. Alkohol. Drogen. Drogen, ja. Mädels. Ich bin homosexuell, ne? Also viel Sex, Drogen, Alkohol. Ja. Viel Essen. Genau. Das heißt, du bist jetzt in einem ganz anderen Leben. Ich bin jetzt im ganz anderen Leben, das stimmt. Ich schwimme jetzt auf so einer Welle, die mir auch sehr gut tut, aber die auch ungewohnt ist, ne? Findest du dieses Leben, in dem du jetzt bist, besser als das Leben davor? Ja. Warum findest du es besser, obwohl du ja jetzt mehr gehandicapt bist? Ich bin zufriedener. Mhm. Ja, es klingt vielleicht jetzt komisch. Ich bin zwar eingeschränkter, aber ich weiß jetzt, worauf es ankommt, ne? Mhm. Und wahrscheinlich wirst du jetzt viel mehr das Leben wertschätzen als vorher, ja, wo du sehr großen Raubbau mit deinem Leben betrieben hast. Genau. Wie lange bist du jetzt wieder zu Hause nach diesen ganzen Vorfällen? Ja, ich bin ja jetzt 2014, ja, fast anderthalb Jahre. Ne? Anderthalb Jahre. Mhm. Hast du eine Beziehung? Nein. Nein, du bist solo. Da habe ich auch keine Zeit für, Domian. Ich habe so viel Therapien und ich mache so viel mit meinen Ärzten. Da habe ich gar keine Zeit, oder will ich auch nicht. Das heißt, ich hatte mal so ein kleines TTT, das hat mir gar nicht gut getan. Okay, muss ja auch nicht sein. Wenn du dich so damit arrangiert hast, ist das ja auch gut. Mhm. Hast du denn so einen kleinen Freundeskreis um dich herum? Ja, habe ich. Ja, das ist doch auch gut. Mhm. Das heißt, Einsamkeit kommt gar nicht so auf. Nein, also ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Im Gegenteil, ich genieße das hier so in meiner Wohnung. Mhm. Und ja, ich denke mir, mein Gott, ne, gut, ich bin Rentnerin, ich kriege auch nicht so viel Rente. Mhm. Aber weißt du was, ich war früher Stationsleitung im Altenheim. Immer nach Düsseldorf fahren, im Stress und bla bla bla. Mhm. Und, oh, jetzt, ne? Das heißt, jetzt geht's gelassener alles an. Genau, und, ne? Ja, ist doch alles. Morgens um 16:30 sonst ging der Wecker, ne? Ja, ja, klar. Und jetzt drehe ich mich nochmal um, ne? Ist es denn jetzt so, dass es so körperlich eigentlich nur noch weiter aufwärts gehen kann? Mhm. Kann man das so sagen? Das hoffe ich mal, aber momentan habe ich was am Knie, ne? Mhm. Morgen muss ich nochmal zum MRT. Ich war letzte Woche da. Da hieß es erst, naja, kommen Sie, wir schicken den Bericht. Und jetzt haben die mich dreimal angerufen. Angeblich verändert nichts. Jetzt wollen sie das nochmal mit Kontrastmittel machen. Naja. Okay, gut. Da musst du dann auch nochmal durch. Ja. Ja. Liebe Sandra, ich freue mich, dass du angerufen hast. Und ich freue mich vor allen Dingen, noch viel mehr freue ich mich, dass du wieder zurück ins Leben gekommen bist. Und dass du diese schlimme Zeit überstanden hast. Und dass du jetzt so einen Blick aufs Leben hast. Ja. Möge es so bleiben. Und, also das habe ich auf jeden Fall, Domian. Ne? Und ich genieße auch jeden Tag. Ne? Sehr schön, super. Und ich denke mir, viel, viel mehr Leute sollten genießen. Natur, Vogel zwitschern und was weiß ich. Ne? Sehr guter Tipp. Liebe Sandra, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir von Domian, Herzen. Ja, danke, Domian, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr, sehr gerne. Tschüss, Sandra. Jo, ciao. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir und das ist Klaus Zeit, Klaus 44. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe Angst, meine große Liebe zu verlieren. Ich bin seit über 21 Jahren verheiratet. Mhm. Ich bin 44, meine Frau ist 40. Und wir haben 6 gemeinsame Kinder. 6 Kinder? Ja. Und die Frau ist deine große Liebe? Ja. Mhm. Aber ich habe große Scheiße gebaut. Erzähl. Vor, weiß ich nicht, ungefähr 2 Jahren, ich kann die Zeit gar nicht mehr richtig nachvollziehen, bei mir hat was gefehlt, weil der Alltag war da so drin und ich habe dann im Internet rumgesurft und habe dann mit diversen Frauen geschrieben über Mailfriends, so ein Internetportal. Mhm. Und hab dann auch mit denen telefoniert und mit einer mich dann auch getroffen. Hab dann quasi mir auch mal einen Tag Urlaub genommen und dann die irgendwie über 1,5 bis 2 Tage getroffen. Mhm. Wir hatten aber, ich sag mal, sexuellen Kontakt. Wir haben nicht miteinander geschlafen, aber wir haben geküsst, uns angefasst. Okay, das habe ich dann mit 2 Frauen gemacht. Wie, du hast keinen mit beiden Frauen keinen Sex gehabt? Nein. Wie kommt das? Letztendlich war das doch dein Antrieb. Richtig, aber Da war eine Blockade. Ja, schlechtes Gewissen. Wie weit bist du denn, du sagst, wir haben uns geküsst, wie weit seid ihr denn sexuell gegangen? Also ihr habt nicht miteinander geschlafen. Nein. Aber gefummelt. Gefummelt, richtig, das genau. Naja. Okay. Also wir waren ausgezogen, wir waren auch nackt, aber bis zu dem Zeitpunkt, es ging nicht weiter, es ging dann bei mir einfach nicht weiter. Mhm. Und irgendwie ein halbes Jahr später, wo alles vorbei war, ich habe zwischendurch trotzdem immer weiter irgendwie geschrieben mit anderen, ne? Aber real getroffen hast du dich nur mit zwei? Ja, richtig. Okay. Und dann, wie ein dummer Zufall, an meinem eigenen Geburtstag habe ich da auch ein bisschen viel getrunken und dann hat dann wohl eine Frau mir wohl geschrieben, weil ich hatte dann auch über dieses Smartphone, hatte ich dann auch Internet über dieses Mailprogramm da. Und das lag dann wohl offen und dann kam das wohl raus. Mhm. Und hat dann gefragt, was ist denn da? Und ich habe auch eigentlich alles gelöscht gehabt, ich wollte es auch gar nicht mehr. Problem in der Sache war, meine Frau war vorher auch schwanger, also am 24.02. kam das Baby zur Welt. Mhm. Ja, also wird diesen Monat ein Jahr alt. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ich habe große Scheiße gebaut. Also sie hat es dann entdeckt und ist jetzt somit durch diese Mail auf die Schliche gekommen. Genau, richtig, genau. Aber was und, hast du ihr denn gesagt? Hast du es abgestritten oder hast du? Ich habe erstmal alles abgestritten aus Angst, sie zu verlieren. Ja. Und sie hat dann quasi in den gelöschten Mails gesehen, dass das alles drin war. Ich wusste nicht, dass ich die gelöschten auch noch löschen muss. Ne? Mhm. Und so kam nach und nach alles raus. Und das Schlimmste war an der Sache, dass diese eine Frau, mit der ich mich getroffen habe, die dann Kontakt mit ihr aufgenommen hat, es wissen wollte, sie auch angerufen hat. Also eine Frau und, hat mit der Frau Kontakt aufgenommen? Genau. Mhm. Und ihr alle Details erzählt. Ach, alle möglichen Details. Ach, wie hat deine Frau reagiert? Sie war böse auf mich, also richtig boshaftig und wir hatten richtig Stress und ich habe ihr versprochen, dass sowas nie mehr passiert. Ich habe ihr auch gesagt, warum. Also im Nachhinein jetzt, nach der ganzen Zeit, weiß ich, ich hätte einfach meine Wünsche und alles ihr sagen sollen, was mir fehlt. Mhm. Meine Frau hat mir immer gesagt, dass sie sich mehr gewünscht hätte. Mhm. Ich sage, warum hast du nie was gesagt? Aber sie hat nur gesagt, ja, ich habe mich dafür mit zufrieden gegeben. Mhm. Aber der Alltag war immer dazwischen. Mit den ganzen vielen Kindern war ja nicht klar, so einfach. Klar, das kann ich mir gut vorstellen. Nun ist ja seitdem ein bisschen Zeit vergangen. Wie hat sich denn eure Beziehung und eure Ehe bis jetzt entwickelt? Ich fange mal da an, wo es noch schön war. Also wir hatten danach eigentlich richtig tolle Zeiten. Wir waren zusammen in Paris. Und da hat sie dir vergeben? Es war so ein Rauf und Runter war das. Das Problem war, dass da ein Mensch zwischen uns stand, der wohl um sie gebuhlt hat. Um sie hat jemand gebuhlt? Ja, ein gemeinsamer Freund, der aber 17 Jahre jünger ist als sie. Mit dem ist sie jetzt zusammen. Ach du je. Ja. Mit dem ist sie jetzt zusammen? Richtig. Und wo sind die Kinder? Bei ihr. Und ich bin getrennt und wohne jetzt in einer anderen Stadt in der Nähe, wo ich arbeite. Moment mal, das war mir gerade zu schnell. Das klang so, als hätte sie dir vergeben. Ihr seid nach Paris gefahren und dann tauchte plötzlich dieser andere Typ auf. Nee, der tauchte nicht auf, der war schon vorher da. Die haben wohl immer zwischendurch auch miteinander telefoniert. Der war auch schon zu der Zeit da, als du mit den Frauen was hattest? Nee, da noch nicht. Da noch nicht, okay. Da noch nicht. Glaubst du, dass das eine Reaktion ihrerseits war auf dein Fehlverhalten? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass das so eine Retourkutsche war, um mir eins auszuwischen. Aber jetzt sind die richtig zusammen. Weil ich weiß, das ist das Problem, ich weiß nicht, ob sie richtig zusammen sind. Zumindest war da auch viel Stress. Sie ist dann quasi mehr oder weniger, wenn ich nach Abend nach Hause kam, ist sie dann immer zu ihm gefahren, war über Nacht da. Was das gewesen ist, weiß ich ja nicht. Die haben sich auch vorher immer getroffen. Ich so, ja, ihr könnt mich ja treffen, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann hat sie mir immer gesagt, ja, ich habe ihm falsche Hoffnungen gemacht und sie will ihn als guten Freund nicht verlieren. Und ich wollte mir keine Sorgen zu machen, der ist ja so viel jünger als ich und da ist ja schon nichts. Aber irgendwann auf einmal waren die zusammen. Mhm. Hattet ihr denn jetzt in dieser Trennungsphase Phase Trennungszeit nochmal intensive Gespräche, ihr beiden? Über das Thema gar nicht mehr, da geht sie nicht mehr drauf ein. Ich sage offensichtlich und meine Familie auch, meine Familie hat mich sehr unterstützt. Es ging so weit, dass ich auch mit meiner Tochter, meiner Ältesten, sehr großen Stress hatte und ich dann quasi durch dumme Zufälle wurde ich dann auch rausgeschmissen und hatte dann durfte auch die Wohnung nicht mehr betreten. Polizei war dazwischen, Jugendamt und das war richtig der Horror für mich. Und warum Polizei? Ja, weil meine Tochter, die war so Pflegealter, sagt man, ich sag mal so, die war natürlich auch total geknickt und enttäuscht von ihrem Vater. Und die Mutter war nicht da und hat dann irgendwie versucht, auch die Mutterrolle zu übernehmen. Und ich war dann nach der Arbeit nach Hause. Meine Frau war dann immer dann da und ich war alleine zu Hause und das war alles einfach nicht einfach. Und dann ist dann eins auf andere passiert, die ist dann irgendwie in den Fernseher reingefallen, hat ihre Mutter angerufen, stell dir mal vor und. Dann hat sie sofort die Polizei angerufen, so klarer Fall. Ja, Moment, langsam. Mit welcher Begründung ist die Polizei gekommen? Weil du das Mädel angeblich... Angeblich hätte ich sie in den Fernseher reingeschmissen, was aber nicht stimmte. Sie ist gestolpert und sie wollte mich nicht rauslassen. Ich habe gesagt, ich gehe mit den Kindern zu meiner Mutter und hat dann gesagt, nein, der will abhauen mit den Kindern und so. Aber das stimmte alles gar nicht. Wie ist denn dein Kontakt im Moment zu ihr und zu den Kindern? Sehr gut. Sehr gut. Bis auf zu meiner Tochter, zu meiner Ältesten nicht. Mhm. Also ich habe regelmäßig die Kinder bei mir. Mhm. Ich nehme auch alle... Hier gleichzeitig, die beiden Ältesten nicht, der Große ist, wohnt nicht mehr zu Hause. Mhm. Die Tochter möchte ja nicht, logischerweise. Und aber die anderen vier, die habe ich dann bei mir. Und letztes Wochenende habe ich so gemacht, wie sie getrennt, weil Karneval war. Mhm. Weil ich mit den beiden Kleinen auf einem Zug, einen Tag später bin ich dann mit den anderen beiden. Okay. Und wir telefonieren auch fast täglich. Wir haben auch vor 2 Stunden noch telefoniert. Also du und deine Ex? Ja, richtig. Ja. Meine getrennt lebende Frau. Genau. Ich habe auch ihr zuliebe, habe ich dann gesagt, das Trennungsjahr war ich hieß zurück auf den 14.03. quasi auf das Datum, wo das passiert ist, ist ja eigentlich falsch, weil wir haben noch zuletzt im Juli miteinander geschlafen und sie kam im August mit dem offiziell zusammen. Das ist ja merkwürdig. Sie weiß nach wie vor, dass du sie liebst und dass du wieder mit ihr zusammen sein möchtest. Richtig, das Problem dazu sagt ist auch, dass meine ganze Familie, meine Seite, die hat mir geholfen dabei, dass ich auf eigenen Füßen wieder stehe, weil ich ja ausziehen musste und alles. Mhm. Und ich habe nie draußen Geheimnis gemacht, dass ich sie so sehr liebe. Mhm. Aber und jetzt hat unsere Tochter in 2 Wochen Geburtstag. Und sie hat mir gesagt, wir machen das dann zusammen bei ihr. Und ich war total überrascht. Und sie hat gesagt, ihr ist auch egal, was andere denken. Jetzt möchte keiner da hinkommen. Was? Jetzt möchte keiner da hinkommen? Von meiner Seite nicht, nein. Von deiner Verwandtschaft keiner? Ja, richtig. Reden wir jetzt über die Tochter, die gesagt hat, Nein, über die Jüngste, die 1 Jahr alt wird. Okay, das hier ist ein Zusatzproblem, dass die da nicht hinkommen, weil dann gehst du halt hin. Ich bin da, richtig. Okay, genau. Gut. Sagen wir mal, legen wir das mal zur Seite. Das finde ich jetzt auch traurig, aber nicht so ganz wichtig, sondern wichtig ist jetzt erstmal, was mit dir und deiner Ex ist. Richtig, genau. Ich spreche sie doch an. Ich habe zu ihr gesagt, klipp und klar, mehrmals. Ich sag, pass auf, wenn du mal sagst, da ist nichts mehr, das wird niemals mehr was werden, dann ist das meine Schuld, weil ich habe die Scheiße gebaut. Okay, was sagt sie denn dazu? Nichts. Sie blockt ab. Also sie sagt weder, ich liebe dich gar nicht mehr, ich will nie wieder mit dir zusammen sein. Genau. Noch richtig. Sagt sie, vielleicht genau. Könnte es, vielleicht genau, könnte richtig. Es. Genau. Das ist ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ja, ich habe ja auch gesagt, das ist nicht fair, habe ich gesagt. Und sie sagt nichts über die Qualität, ich frage es nochmal, über die Qualität ihrer neuen Beziehung. Nein, gar nicht. Jetzt hängst du in der Luft und musst warten. Ja. Ne, so ein Gefühl hast du. Ich bin fix und fertig. Das glaube ich. Und dir sind die Hände komplett gebunden. Ja. Und dir sind die Hände auch gebunden. Ich meine, da ist ja die große Verantwortung wegen der Kinder, wegen der vielen Kinder, dass ihr euch am Riemen reißt, dass ihr einigermaßen miteinander umgeht. du bist ja gezwungen, mit ihr auch zu verkehren wegen der Kinder. Richtig, genau. Du kannst sie nicht unter Druck setzen. Du kannst sie nochmal fragen, was sie denn nun emotional will. Und das kann man nochmal erbeten. Aber letztendlich kannst du nichts weiter machen, als gute Miene zu bösem Spiel machen und abwarten. Das ist hart. Aber ich glaube, du kannst auch nichts sonst tun. Ich würde nur sehr vorsichtig sein, sei nicht zu unterwürfig. Die hat schon kapiert, dass du sie willst. Davon gehe ich aus. Na, das weiß sie. Das weiß sie. Das ist ein offenes Buch. Ich würde jetzt nicht irgendwie klammern. Ich würde nicht betteln. Ich würde vielleicht. Also viele sagen mir, ich soll mich einfach zurückhalten, mich zurückziehen. Das finde ich auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du sie schon gefragt hast nach ihren Gefühlen, die sie noch hat zu dir. Sehr oft. Okay, und wenn sie nie ihren Mund aufkriegt, dann wird sie ihn jetzt auch nicht aufkriegen. Du kannst nichts machen, Klaus. Sie sagt mir, sie antwortet nur, wenn sie will. Und sie lässt sich nicht quasi, ja, schwer. Mhm. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt auch schon zu spät, dass ihr zusammen zu einer Eheberatung geht oder einer Paartherapie. Das habe ich ihr angeboten und das hat sie sofort abgeblockt. Okay, Klaus, dann bist du in einer beschissenen Situation. Das weißt du selbst, aber es ist in der Tat so. Und du kannst nichts machen und mach bitte auch nichts. Mach nichts. Hm. Verhalte dich ordentlich den Kindern gegenüber, das tust du sowieso. Aber mach wirklich auch keine zusätzliche Aktivität, indem du zu unterwürfig ihr gegenüber auftrittst. Aber ich habe Angst, weil ich kenne sie ja, ich habe Angst, wenn ich gar nichts mache, dann denkt sie, guck mal, der kämpft gar nicht mit mich, der will gar nichts von mir. Nein, glaub, das ist immer, so denkt man immer, wenn man in deiner Situation ist. Wenn man überhaupt strategisch an die Sache rangeht, dann wirst du vielleicht eher interessant, wenn du souveräner bist. Und nicht, da stehst du und bitte machst. Und ständig. Ja, zum Beispiel, ich sage jetzt mal über Karneval, gehst jetzt raus und dann hat sie dann morgens irgendwie um 9 Uhr am Rosenmontag geschrieben und ich habe erst um 9:30 wieder geantwortet und wie war's denn? War schön der Abend oder hat viel Spaß gehabt? So eine Art wie, ne? Und dann wird mir sofort unterstellt, dass ich irgendwas mit Frauen habe oder so. Ja, das muss sie dann aushalten. Sie hat ja nur einen Kerl, dann kannst du auch was mit Frauen haben. Klaus, ich muss es an dieser Stelle abbrechen, weil wir uns beide schon sehr lange unterhalten. Ich habe dir im Prinzip gesagt, was ich denke. Ja. Zurückhaltung ist, glaube ich, das Allerklügste, was du tun kannst. Okay. Ich wünsche euch, dass ihr wieder zusammenkommt, wenn es im beiderseitigen Sinne ist und für die Kinder natürlich das Schönste wäre. Mhm. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, Tomian. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Wildrut. Wildrut, genau, 55, guten Morgen. Ja, hallo Tomian. Hallo Wildrut. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Schön, dass du angerufen hast. Um was geht's denn bei dir? Tomian, ich habe ganz, ganz große Schuldgefühle. Was ist passiert? Ganz riesige Schuldgefühle. Ich hatte meinem Mann immer versprochen, dass ich ihm, wenn es bei ihm ans Sterben geht, dass ich ihm das Sterben verkürze. Jetzt ist er im Sommer gestorben und ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gekonnt. Ich konnte es nicht. Wie ist er? Ist er sehr leidvoll gestorben? Ja, das ist relativ, weißt du, er war schon lange Jahre krank und er wurde immer kränker, sein Herz war immer schlechter und dann ist er wegen einer harmlosen Durchfallerkrankung ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und das hat sein Körper nicht mehr geschafft. Wie lange? Das war also wirklich ganz, ganz eine harmlose Geschichte, aber sein Körper hat es nicht mehr geschafft. Und wie lange lag er dann im Krankenhaus, bis er gestorben war? Da war er zehn Tage, dass mir die Ärzte gesagt haben, sie könnten nichts mehr für ihn tun. Und dann habe ich gesagt, dann kommt er nach Hause. Das war also ganz klar, das war eine Abmachung zwischen uns. Ich bin Altenpflegerin vom Beruf, ich weiß, was ich tue. Und ich habe ihn dann auch hier in Südspanien, ist das eh schwierig, Leute aus dem Krankenhaus zum Sterben nach Hause zu bekommen. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Und habe ihn dann unter großen Problemen nach Hause bekommen. Und da hatte er noch 3 schöne Tage und morgens um 4:30 bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht warum. und da hat das Sterben angefangen. Mhm. Und um 2:30 ist er dann verstorben, also 10 Stunden später. Und ich habe ihn 10 Stunden lang im Arm gehalten, wie ich es ihm immer versprochen habe. Ich habe ihn lieb gehalten. Es war auch genau zu sehen, dass ein Organ nach dem anderen ausfällt. Mhm. Und ich hätte ihm das Leiden so gerne verkürzt, aber ich habe es nicht gekonnt. War er denn während der Sterbephase an dem letzten Tag, während der Stunden, war er dabei Bewusstsein? Ganz am Anfang ja, aber dann ist er ins Koma gefallen. Mhm. Was hättest du, also ihr lebt in Spanien, habe ich gerade gehört. Was hättest du denn tun können eventuell noch für ihn für die paar Stunden? Ja, ich will da nicht ins Detail gehen, aber als Pflegefachkraft kennt man die eine oder andere Möglichkeit, Ich verstehe. Zu beschleunigen. Mhm. Aber wir reden jetzt wirklich nur über ein paar Stunden. Ja, es waren 10 Stunden. Ja, glaube ich. Wir reden nicht über die Zeit, die er im Krankenhaus verbracht hat. Nein, es geht um die paar Stunden. Es geht um die letzte finale Phase. Hattet ihr das immer so vereinbart? Das hatten wir fest vereinbart. Wir hatten alles bis ins Detail genau besprochen, was passiert, wenn... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Habt ihr auch so ein Detail vereinbart, dass man, wenn es nur um Stunden geht, dass man dem anderen das Sterben verkürzt? Ja, von der Zeitspanne hatten wir nicht gesprochen. Finde ich sehr wichtig. Finde ich sehr wichtig, wenn er sich jetzt, nehmen wir mal an, 4 Wochen, solche Sterbephasen gibt es ja, extrem gequält hätte. Hat das für mich ein anderes Gewicht, als wenn du sagst, er hat so nur 5, 6 Stunden oder 8 Stunden in der Sterbephase sich befunden und davon war er auch fast die meiste Zeit im Koma. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja, sicher. Klar. Aber trotzdem, es belastet mich. Ne? Als er noch bei Bewusstsein war, hat er dann nochmal zu dir gesagt, jetzt hilf mir gleich? Nee, da nicht. Aber als ich ihn ins Krankenhaus geschafft habe unter dramatischen Umständen, da hat er zu mir gesagt, komm, mach ein Ende, lass uns ein Ende machen. Mhm. Und wie er dann im Krankenhaus war, da hat er dann halluziniert, teilweise ganz schreckliche Geschichten. Er ist dann auch fixiert worden, teilweise. Er war gar nicht mehr er selbst. Die 3 Tage, die er dann zu Hause war, ist extra die Tochter von mir noch aus Deutschland gekommen, diese Krankenschwester, dass ich nicht mit ihm alleine bin, dass ich nicht alles ganz alleine mit mir abmachen muss. Aber es war doch auch noch ein schönes Geschenk, wie du es vorhin erzählt hast, dass er zu Hause dann noch ein paar sehr schöne Tage erlebt habt. Habt ihr beiden zusammen. Ja. Ich will es dir ganz spontan sagen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten absoluter Befürworter der Sterbehilfe bin. Ja. Und ich das sehr verstehe, wenn Menschen diesen Wunsch äußern. Ich glaube, in deinem Fall, in eurem Fall, ist das alles gut gelaufen. Ich glaube, du hast es richtig gemacht. Und wenn dein Herz in dem Moment Nein gesagt hat, ich kann es jetzt nicht, das soll jetzt die Natur so machen, dann war das auch richtig so. Du hast ihn. Nein, ich habe es nicht fertig gebracht. Ja. Ging nicht. Ich habe mich bei ihm dann auch noch dafür entschuldigt, während er im Koma lag. Insofern glaube ich, dass das die richtige Entscheidung war. Wir reden um ein paar Stunden. Wenn du ihn hättest Wochen und Wochen bei Bewusstsein vielleicht leiden lassen und er hätte noch mal den Wunsch geäußert, bitte hilf mir, dann hätte ich es verstehen können. Aber so ist es gut. Es ist gut so. Er ist ja in das Koma gefallen und er hat das Leid ja gar nicht mehr mitbekommen. Nee, ich glaube auch nicht, dass er Schmerzen hatte. Nein, er wirkte relativ friedlich und er hatte auch keinen erhöhten Puls, was mir die Sicherheit gibt eigentlich, dass er keine Schmerzen in dem Sinne hatte. Und du warst da und das hat er gespürt, dass du ihm beistehst. Ja, das... Es hätte doch gar nicht besser kommen können. Also besser im... Du verstehst, wie ich das meine. Ja, ich verstehe, wie du meinst. Das ist nicht... despektierlich gemeint, aber ich finde, dass das richtig gelaufen ist und ich finde wirklich, ich bin tief überzeugt, dass du dir da kein schlechtes Gewissen machen musst. Ich hoffe es. Ich glaube, er würde mir jetzt richtig voll und ganz zustimmen. Ich hoffe, dass er mir verzeiht. Hundertprozentig. Wildhut, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Aber, ich höre die Musik, ja. Ja, aber ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir sehr gerne. Und ich werde dich sehr vermissen, wenn du ich muss Schluss machen. Tim Dohnke in der Technik. Tschüss, ciao. Okay, tschüss.